In dem Himmel ist wunderschön. Oh, wie gerne möchte ich dort stehen, wo statt Kampf, Schmerz und Zorn mein erwartet die Kron, wo ich darf meinen Heiland sehen. Welche Hoffnung so schön und süß, zu kommen ins Paradies. Mein Jesus ist dort, bereit ist der Ort, auch für mich, ja ganz gewiss. In dem Himmel ist wunderschön, dort gibt's nimmer mehr Todesweh. Alle Nacht ist vorbei, denn die Sonne scheint frei, dort in jenen so sehr'gen Höhen. Welche Hoffnung so schön und süß, zu kommen ins Paradies. Mein Jesus ist dort, bereit ist der Ort, auch für mich, ja ganz gewiss. In dem Himmel ist wunderschön, wo die Seelen sich wiedersehen, wo sie gehen Hand in Hand am kristallenen Strand, wo die Lüfte des Friedens wehen. Welche Hoffnung so schön und süß, zu kommen ins Paradies. Bereit ist der Ort, auch für mich, ja ganz gewiss. In dem Himmel ist wunderschön, drum will ich nur um eines flehen. O Herr, mach mich bereit, im gewaschenen Kleid, dort in Zion einst einzugehen. Welche Hoffnung so schön und süß.